Guten Morgen erstmal. Ich muss aber gleich mal richtig stellen, wir sprechen in der Donald von Donald Duck, weil Donald Duck lebt in Entenhausen. Die Sprache in Entenhausen ist Deutsch. Ob Entenhausen tatsächlich irgendwie was mit Amerika zu tun hat, das ist völlig unklar. Unserer Ansicht nach ist es eh ganz woanders und deswegen kann man es ganz normal als Donald Duck aussprechen. Die Enten sind einfach faszinierend. Sie begleiten uns in der Tiershow oder mich schon seit meinem ganzen Leben. Als ich angefangen habe zu lesen, habe ich natürlich auch Comics gelesen und festgestellt, dass einfach die Berichte aus Entenhausen qualitativ wertvoll besser sind als andere Comics. Und mit der Zeit hat sich das auch bewahrheitet. Und als ich dann zu Donald Kontakt gehabt habe und mitbekommen habe, wie die Leute da versuchen, die Welt von Entenhausen wissenschaftlich zu erforschen, war es ganz klar, dass da doch was Reales dran ist. Was wäre denn das Reale, was da dran ist? Dass es Entenhausen real existierend ist. Man sieht es zum Beispiel an Donald. Er ist ja eigentlich ein moderner Sisyphus. Er ist redlich bemüht. Trotz Rückschlägen fängt er immer wieder an. Und er zeigt uns, man sollte auf jeden Fall nicht aufgeben, sondern es lohnt sich, zielstrebig weiterzuarbeiten. Bei Donald kommt natürlich noch dazu, dass er ein bisschen sehr jähzornig ist ab und zu, was natürlich nicht so positiv ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, in jedem von uns steckt doch ein Donald. Wir würden auch gern ab und zu mal so aus der Haut fahren wie er. Trauen Sie uns bloß nicht. Und da zeigt uns Donald, dass es halt doch auch machbar ist. Und dann gibt es ja noch den anderen, den kenne ich zumindest vom Hörensagen, den steinreichen Geizhals Onkel Dagobert, dem der Satz zugeschrieben wird, lieber reich und gesund als arm und krank. Aber wahrscheinlich hat er auch nicht so viele Fans wie Donald Duck. Das kann man so nicht sagen. Also es gibt gerade in Amerika einen Zeichner, Don Rosa, der ist ein großer Verehrer von Dagobert Duck. Und auch bei uns in der Donald selber gibt es genug, die auch Dagobert Duck verehren. Und man muss sagen, er tritt zwar immer sehr geizig auf, aber im Grunde seines Herzens hat er ein weiches Herz. Das heißt, manche Leute sagen ja auch, Dagobert, das sei so eine Art Sinnbild für den neoliberalen Manager. Das ist völlig überzogen. Dagobert Duck ist kein Kapitalist. Von daher gesehen kann er nicht so sehr das Sinnbild sein. Er beherrscht zwar die Wirtschaft, er ist immens reich, ihm gehört alles. Aber als Kapitalist würde er ja versuchen, dass sein Geld immer mehr Gewinn macht. Und sein größtes Vergnügen ist ja, in seinem Geld zu schwimmen, das Geld zu besitzen und nicht auszugeben. Also von daher gesehen kann man ihn nicht so sehr als Manager bezeichnen. Erlauben Sie mir, Herr Severin, wenn ich jetzt doch noch ein bisschen bei Herrn Dagobert Duck bleibe, wenn wir das schon ansprechen, der Bezug zur Realität, das ist ja nicht so die Regel in den Comics. Wie hätte er sich denn Ihrer Meinung nach verhalten jetzt gerade in diesen Krisenzeiten? Sie sagen, er hätte das Geld beisammen gehalten und nicht etwa investiert. Also in Entenhausen gibt es zwar auch häufiger Krisen und Dagobert hat auch häufig sein Vermögen verloren, hat es dann aber immer wieder bekommen. Nur die Grundlage der Krise wäre so in Entenhausen vielleicht nicht passiert, weil der Dagobert anders gewirtschaftet hätte. Er wäre nicht so risikoreich in was reingegangen, hätte keine so Schaumgeschäfte gemacht, sondern hätte mehr realitätsbezogene Geschäfte gemacht. Und zur Krise wäre es dann gar nicht kommen. Und was könnte vielleicht der Donald Duck lernen vom Dagobert? Denn der Donald Duck ist ja doch immer sehr klamm bei Kasse. Da gibt es auch unterschiedliche Berichte. Donald ist immerhin 2-3 Mal Eigentümer von einem Haus, das ihm dann mehr oder weniger Dagobert dann wieder abluchst. Donald hat ab und zu als Schatzsucher Erfolg und schwimmt eine gewisse Zeit im Geld. Oder er hat auch mal eine Stelle gehabt in einem Wachsfigurenkabinett. Da geht er danach auch mit einem Schubkarren voll Geld nach Haus. Und die Neffen sagen zu ihm, dass er jetzt sein Leben lang nicht mehr arbeiten muss. Also im Prinzip, Donald ist wirtschaftlich auch schon teilweise erfolgreich. Nur im Großen und Ganzen ist er halt von Dagobert derart abhängig, dass Dagobert sein einziger sicher Arbeitgeber ist und ihm dummerweise nur 30 Kreuzer die Stunde bezahlt. Von wegen wirtschaftlich erfolgreich, Herr Severin, in Deutschland erscheint seit 1951 die Zeitschrift Mickey Mouse, in der Donald Duck die eigentliche Hauptrolle spielt. Das Heft hat trotz seines Publikumslieblings allein in den vergangenen 2 Jahren fast ein Drittel seiner Auflage verloren. Muss sich Donald auch ändern, sprich den neuen, anderen Zeiten anpassen? Es wäre schlimm, wenn er das machen würde. Und man muss ja auch sehen, Mickey Mouse gibt es jetzt seit 1951, also schon ewig lang. Damals gab es fast keine Konkurrenz. Jetzt gibt es eine Riesenkonkurrenz. Es gibt immer wieder neue Comics und trotzdem ist Mickey Mouse die meistgelesene Jugendzeitschrift mit einer 6-stelligen Auflage pro Woche. Und das muss man erstmal einer nachmachen. Also von daher gesehen, es ist zwar ein Rückgang da, aber jetzt gerade, wenn ich jetzt die letzten Tage so sehe, das Interesse an Donald Duck und der Welt von Entenhausen ist riesengroß. Man sieht es In den Nachrichten wird immer auf Dagobert Duck Bezug genommen oder Donald Duck oder auch jetzt anlässlich des Geburtstages darf ich so viele Interviews geben. Entenhausen ist tief in unseren Herzen und wird da in unseren Herzen und in der Öffentlichkeit immer bestehen bleiben. Ich habe viel gelernt durch das Gespräch. Gerhard Severin, der Präsident der Donaldisten, war am Telefon. Heute wird Donald Duck 75 Jahre alt. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Bitteschön, gern geschehen. Mehr zum Thema übrigens auch in der dritten Stunde des Radiofeuilletons.